Ich schlaf, wandel über den Beat besser, du wächst mich nicht auf. Halt dein Maul, ich laufe hin, wo ich hin will. Stehe vor dem Weihwasserbecken, fang an zu pinkeln. Mein Gott, was für eine dumme Scheiße. Besser, du ziehst jetzt Leine wie eine Hundeleiche, die von einem Zombie gebissen wurde und jetzt lebt. Ich hab's drauf wie Gesichtscreme. Es gibt keinen, der mich auffällt, außer der Zollbeamte am Flughafen, der da mit den Gummihandschuhen. Warte, das geht jetzt in eine seltsame Richtung. Ich trage eine stählerne Rüstung, stimmt nicht, aber der Reim hat sich eben angeboten, so wie ein paar Nutten, die ans Autofenster klopfen. 50 mit Vorspiel, 100 mit Anscheißen, das ist ein vernünftiges Wortspiel. Da werden die Bilder alle zu Ende gebracht, wie Fanbriefe an den Autor der unendlichen Geschichte. Ist es nicht der Typ mit den Facebook-Freunden, die ihr alle nicht kennt, als wären sie Facebook-Freunde? Ja, der bin ich, der Vergleich war sehr billig. Wir essen dann im Gratis-Imbiss, ich bin Paradox wie harter Dünnschiss. Der Vergleich war nicht besonders appetitlich, doch da nehme ich keine Rücksicht drauf. So als hätte ich Nackenschmerzen und könnte meinen Kopf nicht drehen. Ich bin im Haus, als würde ich Post annehmen. Meine Musik läuft, als würde sie kotzen gehen. Mein Flow wurde im Kalten Krieg von sowjetischen Forschern konzipiert und entwickelt, um die Amerikaner zu zerficken wie Geschlechtsverkehr. Das Ergebnis: Niedergang der UdSSR. Yeah.